Die außerordentliche Maßnahmeversammlung des Christlichen Kirchenrates Südkoreas veröffentlichte am 20. Oktober eine politische Erklärung gegen die Geschichtsverfälschung durch die Regierung. Am 23. Oktober gab der ehemalige Vertreter der Gemeinsamen Demokratischen Partei Südkoreas, Moon Jae-in, einen Artikel ab, in dem er die Farbentheorie-Offensive der regierenden Partei der Neuen Welt verurteilte. Die Meldungen gingen aus dem südkoreanischen Sender CBS hervor.